Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 3, Tag 7. Hallo, hallo, guten Morgen an alle, die auf der Seite des Herrn stehen. Paulus sagt ihnen, dass er und Apollos, obwohl beide das Evangelium verkündigen und beide sie zu Jesus gebracht haben, nur Diener sind. Er sagt: Tut nicht jeder von uns den Dienst, den der Herr uns zugewiesen hat? Schau, wie ernst dieser Satz ist. In dem Moment, in dem sie beide den Dienst tun, den der Herr ihnen zugewiesen hat, und du schlägst dich auf eine der beiden Seiten, stellst du dich buchstäblich gegen den Herrn, denn der Herr sandte sie beide. Kenneth Hagin hat eine wirklich unglaubliche Aussage gemacht. Er war für seine radikale und bedingungslose Liebe zu allen Menschen bekannt. Selbst wenn Christen in einen Skandal verwickelt waren und Leute versuchten, ihn dazu zu bringen, eine Position zu ergreifen, tat er das nie. Irgendwann hörte ich eine Geschichte, in der es einen echten Skandal im Leben einiger Christen gab. Jemand kam damit zu ihm und wollte, dass er sich dazu positionierte. Er weigerte sich, darüber zu reden. Diese Person sagte daraufhin: Aber das ist kein Klatsch, das ist die Wahrheit. Kenneth Hagin machte eine interessante Aussage. Er sagte: Wenn du einen Ballon runterziehst, fliegt deiner auch nicht höher. Das habe ich nie vergessen. Paulus ist sich offensichtlich sehr bewusst, dass sie beide nur den Dienst taten, den der Herr ihnen gegeben hatte. Deshalb kannst du dich auf keine der beiden Seiten schlagen. Die einzige Seite kann nur die Seite des Herrn sein. In Vers 6 sagt er Folgendes: Ich habe die Gemeinde gegründet und Apollos kam und kümmerte sich um sie. Die beiden hatten also ganz offensichtlich unterschiedliche Rollen und beeinflussten die Gemeinde auf unterschiedliche Weise. Ich kann mir vorstellen, wie diese Leute sich verhielten. Mann, als Paulus hierher kam, kam er mit Zeichen, Wundern und Wundertaten. Ich liebe Paulus. Was hat Apollos getan? Keine Wunder, als er kam. Keine Manifestation der Kraft in seinem Leben. Und dann sagten die anderen: Ah, die Art und Weise, wie Apollos sich um uns gekümmert hat. Paulus hat das nie getan. Ich danke Gott, dass Paulus endlich gegangen ist, denn jetzt kümmert sich jemand um uns. So war das also. Der eine kümmerte sich um sie, der andere hatte die Sache begonnen. Paulus ist so deutlich. Es gibt hier ein weiteres göttliches Aber. Im Vers steht: Aber Gott war es, der sie wachsen ließ. Siehst du, Paulus wusste, es spielt keine Rolle, wie kraftvoll er das Evangelium predigt und wie wunderbar Apollos sich um die Menschen kümmert. Er wusste, alles andere ist wertlos, wenn Gott die Gemeinde nicht wachsen lässt. Ich wünschte, jeder Leiter einer Gemeinde würde dies lesen und sich zu Herzen nehmen. Dann würden sie nicht versuchen, Zeit, Energie und Geld in das Herausfinden besserer Strategien für Gemeindewachstum zu investieren. Sie würden mehr Zeit in Intimität mit Gott verbringen, der derjenige ist, der die Gemeinde wachsen lässt. Deshalb war das so kraftvoll und wichtig, denn Paulus wusste ganz genau: Wenn Gott die Gemeinde nicht wachsen lässt, wird nichts wachsen. Dann sagt er in Vers 7: Das heißt, weder derjenige, der pflanzt, ist etwas Besonderes, noch derjenige, der gießt. Ist das nicht unglaublich? Paulus war also nichts Besonderes und Apollos auch nicht. Und doch machten die Leute die beiden zu etwas Besonderem. Warum machten sie die beiden zu etwas Besonderem? Weil die unreife menschliche Natur immer so handeln wird. Aber das entspricht nicht dem Herzen Gottes. Nun schau, was er sagt. Er sagt: Denn Gott ist derjenige, der das übernatürliche Wachstum bewirkt. Was bedeutet das also? Das heißt, wenn die Gemeinde nicht übernatürlich wächst, ist das eine von Menschen gemachte Sache, wie auch immer du es nennen willst. Sie muss übernatürlich wachsen, und zwar durch Jesus selbst, der das Haupt der Gemeinde ist. Wie kannst du einen einzelnen Menschen einem anderen vorziehen? Das darfst du nicht tun. Also, jedes Mal, wenn du Partei ergreifst, ergreifst du Partei gegen den Herrn. Jedes Mal, wenn du Partei ergreifst, wenn zwei Christen streiten, wenn sich eine Gemeinde spaltet, wenn sich der Leib Christi streitet, stellst du dich gegen den Herrn. Lasst uns geistlich reif sein. Letztendlich, wenn wir alle vor Jesus stehen, werden wir so manche Überraschung erleben. So oft waren wir uns so sicher, dass wir recht hatten. Doch wenn wir vor ihm stehen, werden wir feststellen, ups, wir werden erkennen, dass wir Menschen wie alle anderen waren. Bis morgen.